Staatsdefizit und Notenbank. Jeder, der sich in seinem Leben intensiver mit Geldtheorie und Geldpolitik befasst hat, weiß, dass es keinen einfachen und linearen, zu jeder Zeit gültigen Zusammenhang zwischen Geldpolitik, monetärer Staatsfinanzierung und Inflation gibt. Allgemein anerkannt ist auch seit vielen Jahrzehnten, dass eine zu restriktive Geldpolitik die 1929 ausgebrochene Weltwirtschaftskrise zwar nicht verursacht, aber verschärft und verlängert hat. Insofern war in den Jahren seit 2007 eine international abgestimmte expansive Geldpolitik ein wesentliches Mittel zur Krisenbekämpfung. Das hat ja auch funktioniert, wie das Ende 2009 wieder einsetzende Wirtschaftswachstum gezeigt hat. Die Risiken, die in einer fortgesetzt expansiven, auf niedrige Zinsen gerichteten Geldpolitik auch liegen, wurden in Kapitel 6 erörtert. Ein besonderes Problem für die Geldpolitik in einer Währungsunion stellt die ebenfalls bereits erörterte Problematik dar, dass die Mitgliedstaaten keine eigenen Notenbanken und somit keinen ihrer Souveränität unterliegenden Länder of Last Resort haben. Kapitel 3. Sie haben also nicht die Möglichkeit, das Geld notfalls zu drucken, das ihnen zur Rückzahlung ihrer Schulden fehlen mag. Staatsanleihen von Ländern in einer Währungsunion unterliegen deshalb grundsätzlich einem Solvenzrisiko, wie dies auch der Fall ist, wenn ein Land Anleihen in fremder Währung begibt. Staatsinsolvenzen gab es immer nur, wenn Länder ihre auf fremde Währung oder auf Edelmetalle lautenden Schulden nicht begleichen konnten. Papiergeld in eigener Währung konnten sie ja stets drucken. Das bei einem Mitgliedsland einer Währungsunion grundsätzlich bestehende Solvenzrisiko erhöht die Anforderungen an die Solidität und Glaubwürdigkeit der staatlichen Finanzpolitik. Investoren betrachten die Staatsanleihen von Euro-Ländern, wenn sie rational agieren, grundsätzlich mit demselben kritischen Auge wie Unternehmensanleihen, bei denen ja ebenfalls unabhängig von der aktuellen Bonität grundsätzlich ein Solvenzrisiko besteht. Um diesen Risiken zu entgehen, haben verschiedene Gruppen von Investoren, insbesondere aber die Banken, unterstützt von der angelsächsischen Wirtschaftspresse, seit Beginn der Euro-Krise umfänglichen Druck ausgeübt, um eine kollektive Garantie für Staatsanleihen des Euroraums zu erreichen, sei es durch von den Nationalstaaten verbürgte Rettungsschirme, sei es durch Eurobonds, sei es durch indirekte Änderung des Mandats der EZB, so dass diese im Bedarfsfall Staatsanleihen kaufen und so als Länder of Last Resort agieren konnte. Vergleiche Kapitel 3 und Kapitel 4. Mindestens in Deutschland, aber zu unterschiedlichen Graden auch in anderen Nordstaaten, hat die EZB dadurch an Vertrauen eingebüßt, dass sie seit dem 9. Mai 2010 in großem Stil Staatsanleihen von Krisenländern kauft und damit zumindest gegen den Geist, nach meiner Meinung auch gegen den Buchstaben des Maastricht-Vertrags, verstößt, der monetäre Staatsfinanzierung ausschließt. Die Rücktritte von Bundesbankpräsident Axel Weber im Februar 2011 und des Chefvolkswirts der EZB Jürgen Stark im Dezember 2011 haben das Unbehagen der Deutschen an einer veränderten Ausrichtung der EZB-Politik öffentlich dokumentiert, gleichzeitig aber den deutschen Einfluss in der EZB minimiert. Der im Dezember 2011 neu ins Amt gekommene EZB-Präsident Mario Draghi hat einerseits formal daran festgehalten, dass eine Staatsfinanzierung nicht zu den Aufgaben der EZB zählt. Er hat es insbesondere abgelehnt, dass die EZB durch ihre Ankaufspolitik als Länder of Last Resort unmittelbar auf die Verzinsung der Staatsanleihen der Krisenländer Einfluss nimmt. Allerdings stellte die EZB mit ihrer Entscheidung vom Dezember 2011, den Banken in so großem Umfang zinsgünstige Mittel mit einer Laufzeit von 3 Jahren für nur 1% zur Verfügung, dass diese, wenn sie das Geld auch nur teilweise in Staatsanleihen investieren, die in der überschaubaren Zukunft absehbaren Finanzierungsengpässe für Staatsanleihen der Krisenländer damit weitgehend abdecken können und dabei auch noch glänzend verdienen. Bei den ersten Anleiheauktionen von Italien, Spanien und Frankreich zu Beginn des Jahres 2012 zeigte dies unmittelbar seine positive Wirkung. Damit ist die Politik der EZB in einem Zwischenreich angekommen. Formal betreibt sie keine Staatsfinanzierung, materiell aber eben doch. die gewaltige Kreditierung der Zahlungsbilanzdefizite der Südstaaten durch die sich immer höher auftürmenden Targetsalden im ESZB tritt hinzu. All dies mag gut gehen, wenn die Südländer die dadurch gekaufte Zeit nutzen, um ihre Staatshaushalte nachhaltig zu sanieren. Was aber, wenn dies nicht oder nur unzureichend geschieht? Macht die EZB dann so weiter? Und wer trägt die am Ende dann doch eintretenden Verluste? Und wann schlägt sich ein aufgrund solcher Politik sinkendes Vertrauen in steigender Inflation nieder? Der Kurs der EZB ist riskant. Der Gouverneur der Bank von Japan, Masaaki Shirakawa, sagte zur gegenwärtigen Politik der EZB, sie könne Zeit kaufen, aber der Schuss könne auch nach hinten losgehen, wenn die Politik die so gekaufte Zeit nicht richtig nutze.